Meine Damen und Herren, ich bin ungeheuer glücklich darüber, dass wir in diesen ganz schwierigen Zeiten hier in Hamm diese Veranstaltung überhaupt organisieren können. Es war alles nicht so ganz einfach. Erstens die Corona-Regeln einzuhalten, die Vorschriften, was die Hygiene angeht, den Raum hier zu bekommen über die Stadt, die Volkshochschule, das ist gelungen. Aber noch schwieriger war es, den Referenten zu bekommen. Ich gebe zu, ich habe ihn vor einem Jahr in Münster bei Eukokredit erlebt, gehört, gesehen und war so fasziniert von ihm, dass ein Traum bei mir in Erfüllung gegangen ist, dass wir ihn haben holen können, sage ich ganz ehrlich. Nicht nur, weil das Thema wichtig ist, sondern weil der Referent auch begeistern kann und so faszinierend ist, dass ich gesagt habe, den holen wir unbedingt nach Hamm. Und ich muss zugeben, dass Markus da Costa Melo die meiste Arbeit mit seinem Büro übernommen hat, unseren Referenten hier, Christian Felber, nach Hamm zu holen. Er ist da. Wir freuen uns sehr, Christian Felber, dass Sie gekommen sind. Eigentlich hätte jetzt an meiner Stelle der zukünftige Oberbürgermeister uns begrüßen wollen. Mark Harter hatte noch bis 15 Uhr zugesagt zu kommen. Und das wäre, glaube ich, für die Kulturgespräche und die neue Wahlperiode ganz wichtig gewesen, mitzubekommen, was Christian Felber und die Diskutanten ihm vielleicht hätten ins Stammbuch schreiben können, wie auch unsere Stadt sich bewegen und verändern kann. Nun ist es leider so, die Koalitionsverhandlungen haben ihn wohl gezwungen, erstmal abzusagen. Ich hoffe, wir haben alle Verständnis dafür, bestellt schöne Grüße und wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf. Ich will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Kindheitstraum von mir oder ein Jugendtraum. Ich bin als 21-jähriger Student in Israel gewesen und habe 3 Wochen in einem Kibbutz gearbeitet. In dem Kibbutz Nir Eliyahu von bulgarischen Juden organisiert. Das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, verflixt doch mal, das wäre eigentlich eine Alternative zu Lebensformen hier in unserer Republik und habe ganz viel auch darüber referiert. Aber ich gebe zu, ich habe es dann nicht geschafft, diese Idee umzusetzen, weil ich im Bildungsbereich hängen geblieben bin und habe da versucht, diese Ideen so ein bisschen zu vermitteln. Nun haben wir dann auch in dieser Republik erlebt, dass leider auch das Genossenschaftswesen, was lange Zeit so ein Stück diese Idee eigentlich mitgetragen hat, nicht sehr erfolgreich war. Es ist mehr oder weniger aufgefressen worden vom Kapitalismus, von den neoliberalen Strukturen. Und die sind ja nun so weit gediehen, dass sie eigentlich keinen Lebensbereich mehr offen gelassen haben. Der Neoliberalismus, und der beherrscht eigentlich alles, was in unserem Leben dann passiert, auch im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft oder. Und selbst, glaube ich, in unserem persönlichen Verhalten haben wir uns angewöhnt, Geiz ist geil zu propagieren oder uns so zu verhalten. Wir von Fuge, die Wirtschaftsförderung, Baum und die Volkshochschule sind sehr glücklich darüber, dass Sie heute Abend gekommen sind. Deshalb darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie mit uns gemeinsam das Thema versuchen aufzunehmen und vielleicht in Ihren Herzen und mit Ihrem Verstand zu bewegen und vielleicht dann auch ein Stück umzusetzen in die Praxis in unserer Stadt. Dass das geschehen wird, bin ich voller Hoffnung, denn es gibt einen Aufbruch in dieser Stadt, der hoffentlich nicht nur versprochen worden ist, sondern der auch in der praktischen Politik seine Konsequenzen haben wird. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen dieser Stadt, da gibt es zu einem Beitrag auch unserem ehemaligen Chefredakteur von Radio Lippewelle, der dazu geschrieben hat. Es gibt ganz viele gute Beispiele, ich will 2, 3 nennen. Das ist Humanitas, das ist der Weltladen, der gemeinwohlorientiert ist, aber es gibt sehr viel mehr. Gerd Heistermann hat das alle beschrieben. Und das ist, glaube ich, durchaus ein positiver Ansatz, der auch in unserer Stadt Früchte tragen kann, dass andere motiviert werden. Dabei will ich es dann belassen und mich besonders nochmal darüber freuen, dass auch die nachher auf dem Podium die Praxisbeispiele mit einbringen werden und dass Johannes Auge, Geschäftsführer von Baum, nun insbesondere moderieren wird, den Referenten vorstellen wird und wir gemeinsam danach die Diskussion führen wollen. In diesem Sinne will ich wie Mark Harter für einen Aufbruch stimmen und sagen, Aufbruch in Hamm, packen wir es an. Ich darf noch darauf hinweisen, dass wir Videoaufnahmen machen, das sagte mir Markus gerade nochmal, die hoffentlich ihr Einverständnis finden, über das Podium, und wenn dann nachher von Ihnen Fragen oder Beiträge kommen, würden wir die auch gerne aufnehmen. Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie das dem Fernsehteam. Das sind Amateure von uns, die das tun. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Dass der Büchertisch von Frau Holota zugesagt nicht funktioniert, tut uns in der Seele weh. Es ist so, die Bücher sind bis heute leider nicht angekommen. Da ist ein bisschen schade drum. Aber sie kann man die Bücher weiterhin auch hier im Buchhandel kaufen. Ich will auf eines hinweisen, was ich gerade noch mal gelesen habe. Für mich ganz wichtig, das Thema ethischer Welthandel von Christian Felber. Ich weiß nicht, ob das sein neuestes Buch ist, das wird er gleich noch mal selbst sagen, aber ein wichtiges Buch. Nochmal zum Thema Lieferkettengesetz, ganz, ganz wichtig. Und ich weise auf eine schöne Broschüre hin, die so ein bisschen das Thema anpackt, was wir selbst verfasst haben. Fuge, Liga, Ulrich Weber aus Lünen, Dr. Ulrich Weber, hat hier formuliert, für eine Erneuerung der Gesellschaft, Zukunftsstrategien nach Corona, Vorschläge, Fakten und Hintergründe. 20-seitige Broschüre, diese grüne, können Sie gerne mitnehmen. Da versuchen wir mit unseren Möglichkeiten, Ihnen nochmal zu sagen, wie wir die Veränderung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik für sinnvoll und für nötig halten. In diesem Sinne, einen guten Verlauf der Veranstaltung und nehmen Sie ganz viel mit nach Hause. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, lieber Karl, für die Einführung in den Abend. Du hast schon programmatisch einiges, glaube ich, vorweggeschickt, was sehr wichtig ist für heute. Und meine Rolle wird es heute Abend sein, Sie durch den Abend zu führen, so ein bisschen den Rahmen zu bilden, auch nachher unsere Gäste zu begrüßen, die mit uns diskutieren wollen über das Thema Gemeinwohlökonomie. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr darüber. Ich habe mich auf diesen Abend sehr gefreut und von daher finde ich es auch klasse, dass es geklappt hat, trotz aller Widrigkeiten. Denn für uns bei Baum ist das Thema Gemeinwohlökonomie auch eins unter vielen Themen, die wir aufgegriffen haben, aber gemerkt haben, mit der Wirtschaft zusammen müssen wir Dinge entwickeln. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Christian Felber und wir vom Baum, und haben auch gemeinsam überlegt, wie das geht. Und als dann die Initiative über Fuge kam, dachte ich, ach, das ist ja mal klasse, da treffen sich wieder Kreise, da passt was zusammen. Und deshalb habe ich gern hier die Moderation übernommen und gesagt, dann gucken wir mal, ob wir aus diesem Abend vielleicht auch was machen können. Das eine positive Signal ist schon mal, dass es sehr, sehr viele Anmeldungen gegeben hat. Es sieht zwar spärlich aus, das ist aber eigentlich Corona geschuldet, das Interesse war viel größer. Ich habe also viele Rückmeldungen auch aus Unternehmen in Hamm bekommen, die gesagt haben, ich wäre gerne gekommen, aber wir haben Regeln bei uns in den Unternehmen, die es verhindern, dass wir in eine solche Veranstaltung gehen. Da ist also im Moment sehr viel Vorsicht angesagt, wirklich auch zu schauen, was geht, was kann man heute machen, was nicht. Wahrscheinlich wird auch der eine oder andere von Ihnen überlegt haben, ob Sie heute Abend herkommen. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben. Wir werden uns alle Mühe geben, dass wir nicht wieder einen Hotspot hier präsentieren, denn das kann Hamm tatsächlich nicht gebrauchen. Dazu waren wir, glaube ich, schon zu oft in der Zeitung bundesweit. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin mit den Abständen, die da sind. Ja, über was reden wir heute? Ich fange auch mal mit Corona an. Ich habe eine kleine Abbildung mitgebracht und sie zeigt, wir reden über die Abflachung von Kurven. Mit Corona haben wir es in der ersten Kurve schon ganz gut hingekriegt. Bei der zweiten sind wir uns noch etwas unsicher, ob das klappt. Um uns herum in ganz Europa sind die Wogen schon wesentlich höher als bei uns, aber das heißt ja noch lange nichts. Aber wir wissen auch, hinter dieser Woge kommen erstmal die Ökonomen und sagen, oh weh, da wird was wirtschaftlich schwierig werden. Ja, wir haben Lockdowns erlebt, wir haben Unternehmen gehabt, die jetzt nicht weitermachen können, es gibt erste Insolvenzen. Es wird schwierig werden in der Wirtschaft nach Corona, das ist schon klar. Wie schwierig noch nicht, das wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden, vielleicht ist es eine Rezession, vielleicht auch nicht, es wird Schwierigkeiten geben in der Ökonomie, soweit ist es auch schon klar. In der Zwischenzeit stehen an der Ecke die Friday for Futures Kids und sagen, und was ist mit uns? Ja, wir haben im letzten Jahr eine richtige Welle gemacht und versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass hinter den Dingen noch ganz andere Probleme liegen. Ja, der Klimawandel oder eben auch die Biodiversität. Das heißt, wir haben lauter Wellen, die wir jetzt versuchen, irgendwie flach zu halten. Und da haben wir schon eine Menge mit zu tun. Ich möchte vielleicht im zweiten Bild Ihnen einen Herrn vorstellen, der eine oder andere kennt ihn. Er heißt Uwe Schneidewind, er war bis vor kurzem der Präsident des Wuppertal-Instituts für Umwelt, Klimaschutz und Energie in Wuppertal und ist jetzt auch gerade zum Oberbürgermeister in Wuppertal gewählt worden. Vor 5 Jahren noch undenkbar, dass ein solcher Öko ein Oberbürgermeister einer großen Stadt in Nordrhein-Westfalen werden könnte. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Die große Transformation. Und er hat diese Wenden, über die ich jetzt gerade geredet habe, es sind 7, hat er, glaube ich, gezählt, wahrscheinlich sind es auch 10, er hat diese Wenden in seinem Buch beschrieben. Und weshalb ich Ihnen das hier zeige, ich möchte mit diesem Buch auch nochmal klar machen, warum eigentlich die Wirtschaft auch jetzt wichtig ist. Wieso eigentlich Gemeinwohlökonomie, das hat was mit der Wirtschaft zu tun. Er hat zunächst gesagt, wir haben diese ganzen Wenden, die möchte ich jetzt gar nicht alle erzählen, aber er hat sich vor allem auch vorgenommen, welchen Einfluss, welche Rolle übernehmen jetzt die verschiedenen gesellschaftlichen Player in den verschiedenen Wenden. Wie können die Wenden gelingen? Und er hat 4 Gruppen sich vorgenommen, die Wissenschaft, die Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen, und hat klargemacht, welche Rolle übernehmen die dort. Die Wissenschaft, schreibt er, müssen Möglichkeitsräume skizzieren. Also die Wissenschaft arbeitet auf, was heute bekannt ist, und macht Schlussfolgerungen und sagt, wie es gehen könnte, zeigt Möglichkeiten auf die Räume. Die Politik bildet einen Rahmen. Er beschreibt die Politik gar nicht als jemand, der gestaltet oder sogar macht, sondern die Politik bildet einen Rahmen. Wir haben dann die Gesellschaft, die hält der Uwe Schneidewind im Grunde für den Treiber der ganzen Entwicklung. Das, was in der Gesellschaft passiert, das wird zur Realität. Die Politik ist abhängig von dem, was in der Gesellschaft ist. Die Politik kann nicht irgendwas gegen die Gesellschaft machen, dann wird sie nämlich abgewählt. Und wir haben die Unternehmen, die die technologischen und die organisatorischen Möglichkeiten haben und vor allem auch die Ressourcen bereitstellen können. Das heißt, den Unternehmen weist Uwe Schneidewind eine sehr große Rolle in all diesen Wenden zu. Was wir jetzt in den letzten Wochen mit Corona erlebt haben, war eine große Koalition von Wissenschaft und Politik. Die haben erstmal die Wirtschaft an die Seite gedrückt und gesagt, es ist jetzt wichtig für die Gesundheitsvorsorge, weil uns die Wissenschaftler das sagen, dass wir die Unternehmen erst einmal nicht ganz vorne hinstellen, sondern dass wir erst einmal die Bevölkerung schützen. Hier gab es also, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal eine solche Situation, wo also die Ökonomie erstmal gar nicht vorrangig war. In einer Koalition hier. Wenn wir jetzt die Wenden uns angucken, dann müssen alle diese 4 Bereiche zusammenarbeiten. Sie müssen zusammenkommen. Sie müssen die Kraft entwickeln, diese Wenden zu gestalten. Und den Unternehmen kommt dabei tatsächlich eine außerordentliche Rolle zu. Zum einen haben sie erheblichen Einfluss auf alle Ressourcenfragen, Energiefragen, die wir haben. Zum zweiten sind dort sehr viele Menschen beschäftigt, die auch mit dem, was sie tun, auch das Leben gestalten können. Und da ist eigentlich das Geld. Wir haben im Moment den Eindruck, als ob der Staat das Geld hat, um irgendwie alles zu reißen, weil so viel Geld auch überall hinfließt, um Corona zu überbrücken. Aber wir wissen alle ganz genau, das ist Geld, was eigentlich die künftigen Generationen erst erwirtschaften müssen. Und von daher ist es extrem wichtig, die Unternehmen dort mit einzubeziehen, die Wirtschaft auch so zu gestalten, dass sie eben eigene Kraft entwickelt. Und deshalb habe ich nochmal von der letzten Woche einen kleinen Zeitungsartikel mitgebracht, wo darauf hingewiesen worden ist, dass große internationale Investoren jetzt Druck ausüben auf diejenigen Großunternehmen, die erheblichen Einfluss auf den Klimawandel haben. Auch das ist eine Situation, wie wir es bisher nicht hatten. Bisher mussten immer Menschen aus der Gesellschaft aufstehen und Krach machen, bis irgendwas sich bewegt hat. Jetzt kommen also Menschen aus der Finanzwirtschaft und sagen, so geht es nicht weiter. Wir müssen hier was ändern. Und ich glaube, mit diesen kleinen Vorreden habe ich ein bisschen was schon auch in Richtung von Christian Felber erzählt. Und auch ich freue mich, dass er hier ist. Der Karl hat gerade schon sozusagen die wunderbare Ankündigung gemacht und auch seiner Freude Ausdruck verliehen, sodass ich es ein bisschen nüchterner halten kann. Ich möchte ihn nur kurz vorstellen, vielleicht mit seinen Rahmendaten. Er ist 1972 in der Mozartstadt Salzburg geboren, das heißt, er kommt aus Österreich zu uns, hat dann studiert in Wien und Madrid, und da merkte man schon sehr breit, Philologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie, also eine Menge Dinge, die er da zusammengebracht hat. Und wenn man ihn heute beschreiben möchte, dann ist es ganz schwierig, das mit einem Begriff zu machen. Er ist Hochschullehrer, er ist Buchautor, er ist Wissenschaftler. Er ist aber auch Tänzer, wenn du fit bist, wirst du das gleich noch zeigen hier. Und er hat vor 20 Jahren in Österreich Attack mitgegründet und das über mehrere Jahre auch gestaltet dort, bis er irgendwann sich gedacht hat, Naja, gegen etwas sein ist das eine. Ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die kritisch auf die Welt schauen und auch kritisch ihre Anmerkungen machen. Aber viel besser ist es vielleicht auch eigene Vorschläge zu machen, wie es denn gehen kann. Und aus den Gedanken ist die Gemeinwohlökonomie entstanden. Und ich freue mich außerordentlich, Christian, hier ist deine Bühne, du bist dran. Zeig uns bitte, wie das mit der Gemeinwohlökonomie funktionieren kann. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und diese sehr netten einleitenden Worte. Ich bin auch sehr glücklich, dass der Vortrag stattfinden kann. 75 anwesende Gäste ist fast Corona-Rekord der letzten Wochen. Die wenigsten Veranstaltungen konnten stattfinden in den letzten Monaten und ich bedanke mich beim gesamten Ökosystem von der Fuge, Baum und allen anderen, die mitgewirkt haben. Diese Veranstaltung zu ermöglichen. Der Herr Oberbürgermeister kann leider nicht dabei sein, aber wir sind im Moment sehr verwöhnt, oder ich bin sehr verwöhnt, von OberbürgermeisterInnen und Bürgermeistern und ersuche das bitte auszurichten und die Botschaft zu übermitteln. Die letzten Vorträge, die stattfinden konnten, waren in Flensburg. Da saß die Oberbürgermeisterin Simone Lange in der ersten Reihe und überlegt jetzt eifrig, was sie von diesen Vorschlägen umsetzen kann. In Gerlingen war ich zuletzt nahe Stuttgart und da konnte zwar der Bürgermeister nicht dabei sein, dem war es aber auch so wichtig, dass er uns nach dem Vortrag die gesamte Delegation der Gemeinwohlökonomie in das Rathaus eingeladen hat und noch eine ganze Stunde mit uns persönlich diskutiert hat. Und aktuell komme ich dank einer Ausnahmeregelung aus Amsterdam und in Amsterdam habe ich eine Ansprechperson im Rathaus, die bereits in einer Strategie der Stadt die Gemeinwohlökonomie auf Schiene gebracht hat. Und der zuständige Vizebürgermeister hat das Budget dieser Person soeben verdoppelt, weil er es für so wichtig hält, dass die Gemeinwohlökonomie auch in Amsterdam Fuß fasst. Also das sind ein paar Beispiele, die letzten drei Städte, in denen ich war. Ich glaube, das ist vielleicht motivierend, wenn der neue Stadtrat oder Stadtrat heißt er, genau davon erfährt. Gut, ich fange an mit einem Dashboard. Ich habe den Begriff bis vor kurzem nicht verwendet, aber diese Folie verwende ich seit vielen Jahren. Und die Folie hat den Zweck zu zeigen, dass es nicht ausreicht, auf eine Zahl zu starren, nämlich auf das Bruttoinlandsprodukt. Das, was die neoklassische Wirtschaftswissenschaft macht. Die neoklassische Wirtschaftswissenschaft ist die, die derzeit den Hauptstrom innerhalb der Wirtschaftswissenschaft bildet. An den vier stärksten Standorten für Wirtschaftswissenschaft in Deutschland, nämlich München, Frankfurt, Bonn und Mannheim, sind 93 dieser 94 Lehrstühle mit neoklassischen orthodoxen Wirtschaftswissenschaftlern, also die weibliche Form kann man nicht verwenden, weil 87% sind Männer. Das ist noch einmal ein wichtiger Unterschied zu den anderen Sozialwissenschaften. Und die haben auf ihrem Dashboard im Wesentlichen das Bruttoinlandsprodukt, vielleicht noch das Pro-Kopf-Einkommen oder auch sehr gerne die Handelsbilanz und versuchen anhand dieser Indikatoren zu verstehen, dass es uns eigentlich besser geht denn je, weil eben diese Kennzahlen sich stetig verbessern. Aber gleichzeitig wissen wir aus der Summe aller wissenschaftlichen Disziplinen, dass diese drei Kennzahlen, die die neoklassischen Wirtschaftswissenschaftler am allerliebsten betrachten und verfolgen und messen, dass die gar nicht so relevant sind für das Wohlbefinden und für das Lebensglück und das Gelingen des Zusammenlebens der Menschen. Und deshalb haben wir hier schon seit vielen Jahren begonnen, ein viel, viel breiteres Dashboard aufzuziehen, um zu zeigen, selbst wenn die finanziellen Kennzahlen nach oben gehen, sehr viel wesentlichere andere Kennzahlen gehen nach unten. Und natürlich schon lange vor der aktuellen Pandemie. Und auch hier möchte ich nur einen kleinen Beitrag leisten. Ich fände es wichtig, auch hier nicht zu einer einzigen Gefahr und hier Gesundheitsgefahr täglich die Zahlen aufzubereiten, sondern sinnvoll wäre aus meiner Sicht, zu den 10 größten Gesundheits- und Lebensgefahren uns täglich zu informieren, welche Gefahr gerade relativ wie groß ist. Und dann hätte ich noch einen Wunsch, dass man gleichzeitig die Gefahren auf dasselbe ganzheitliche Dashboard bringt, die von der Bekämpfung dieser Gesundheits- und Lebensgefahren ausgehen. Weil ich glaube, die wenigsten wissen, dass aktuell 150 Millionen Kinder in die Armut abgerutscht sind durch Maßnahmen gegen Covid-19. Das muss man mit berücksichtigen und ins Verhältnis bringen. Oder dass aktuell zwischen 80 und 130 Millionen Menschen hungern, die voriges Jahr nicht gehungert haben. Hunger ist eine ganz schlimme Krankheit, die Langzeitschäden nach sich ziehen wird. Und mir wäre wichtig, alle Gesundheitsgefahren und die Konsequenzen ihrer Bekämpfung in ein Gesamtbild zu bringen. Das wäre auch die Analogie zur Wirtschaftswissenschaft. Das Bruttoinlandsprodukt kann man gerne betrachten, aber muss es in der Summe aller relevanten Kennzahlen betrachten. Erst dann kann man sinnvolle Schlüsse ziehen. Und schon vor der aktuellen Pandemie haben in Österreich und Deutschland, anders als im Mainstream der Wirtschaftswissenschaft, die große Mehrheit der Bevölkerung erkannt oder auch gefühlt, wenn sie so wollen, dass die gegenwärtige Wirtschaftsweise nicht nachhaltig ist und keine Zukunft hat, sondern im Gegenteil unsere Lebensgrundlagen untergräbt und die Gesellschaft zerreißt, anstatt die Gesellschaft zusammenzuhalten, was ein Teilauftrag des Wirtschaftsgeschehens wäre. Und Johannes Auge hat es schon gezeigt, von den vielen verschiedenen Umweltgefahren ist der Klimawandel zwar eine der größten, und darum ist es völlig richtig, dass die Fridays for Future SchülerInnen, Studierende, Eltern, WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen auf die Straße gehen und auf diese riesige Gefahr aufmerksam machen. 2 Milliarden Menschen werden in absehbarer Zeit in Klimazonen leben, die so heiß sind, dass der menschliche Organismus dafür nicht geeignet ist. 2 Milliarden Menschen, das sind Dimensionen. Das ist eine sehr viel größere Welle als die Covid-19-Welle. Und trotzdem sehen Sie, dass die Biodiversitätswelle noch größer ist. Weil, wenn wir mit dem derzeitigen Rhythmus der Dezimierung der Biodiversität fortfahren, dann sind im Unterschied zum Klimawandel die Folgewirkungen unabsehbar. Und es kann sein, dass wir damit unser Überleben aufs Spiel setzen. Das Klima wird heißer, das überlebt zumindest ein Teil der Menschheit problemlos. Aber wenn wir die Artenvielfalt so weiter dezimieren, dann können wir es nicht vorhersagen, was passieren wird. Und das ist einfach gefährlicher. Laut wessen Ansicht übrigens, das ist die meist referenzierte Studie der sogenannten Erdsystemwissenschaft. Das sind viele interdisziplinäre Wissenschaftlerinnen, die sich hier ausgehend von einer Studie des Stockholm Resilience Center auf eine gemeinsame interdisziplinäre Grundlage beziehen. Und beim Thema Biodiversität, das übrigens, das habe ich schon vor Covid-19 angemerkt, in den mathematischen Prognosemodellen der Wirtschaftswissenschaft überhaupt nicht vorkommt. Obwohl das einer der ganz wesentlichen Kennzahlen ist, wie wirken sich wirtschaftspolitische Maßnahmen auf die Biodiversität aus? Das müsste in die wirtschaftswissenschaftlichen und wirtschaftspolitischen Prognosemodelle unbedingt integriert werden. Ich fordere es auch ein, immer wieder von Ökonomen, aber die verstehen überhaupt nicht, was das soll. Und Entschuldigung, wir sind Ökonomen, wir beschäftigen uns nicht mit Biologie. Das ist die allerhäufigste Reaktion. Jetzt kommt hinzu, dass Covid-19 eine Folge des Verlustes an Biodiversität ist. Covid-19 ist eine von immer häufigeren sogenannten Zoonosen oder zoonotischen Krankheiten, oder das sind Krankheiten, bei denen Viren, die eigentlich nur in der Tierwelt vorkommen, auf den Menschen überspringen. Das gibt es, seit die menschliche Zivilisation sich ausbreitet und in engen Kontakt mit der Natur kommt oder in unnatürlichen Umgang mit der Umwelt pflegt, wie zum Beispiel Massentierhaltung. Aber in den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl dieser dieser Übersprungskrankheiten sprunghaft angestiegen. AIDS, HIV, Ebola, SARS-1, MERS oder eben jetzt SARS-2 oder Covid-19 zählen alle dazu. Und eine ganz wichtige Information ist, diese Krankheiten sind vermeidbar. Die müssten nicht ausbrechen, sondern wenn wir einen pfleglicheren, achtsameren, respektvolleren Umgang mit unserer lebendigen Mitwelt wählen würden, dann würden diese Viren sozusagen bei den Tieren verbleiben und wir hätten dieses Problem nicht. Das heißt, durch eine andere Wirtschaftsweise und einen anderen Lebensstil könnten wir diese Zoonosen vermeiden. Und gleichzeitig hätten wir das größte aller Umweltprobleme mitgelöst, nämlich die Verringerung der Artenvielfalt. Das ist ein schweres strukturelles Verbrechen der Menschheit gegen das Leben und damit natürlich auch gegen die eigenen Lebensgrundlagen. Und vielleicht haben Sie es schon gehört, dieses Verbrechen hat jetzt auch einen Namen bekommen, das heißt Ökozid. Und mit ein bisschen Glück wird es erstmals in eine europäische Verfassung eingehen, in die französische Verfassung, weil der französische Bürgerinnen-Klimaschutzrat genau das vorschlägt. Ich weiß nicht, ob das umgesetzt werden wird von der Regierung, aber die Erkenntnis wächst und der Zusammenhang ist eben dieser. Wir müssen unbedingt den Druck auf die Ökosysteme und eben auf die natürlichen Lebensräume der Tiere und der Pflanzen zurücknehmen und damit eine demütigere und bescheidenere Wirtschaftsweise wählen. Gibt es denn dazu Ansätze, die uns auf diese Spur und in diese Richtung führen können? Jetzt zur Abwechslung eine gute Nachricht. Ja, es gibt verschiedenste Ansätze, so wie es auch nicht nur die neoklassische Wirtschaftswissenschaft gibt, sondern es gibt 15 verschiedene wirtschaftswissenschaftliche Theorieschulen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Die werden halt nicht alle gelehrt. Also die durchschnittlichen Absolventen und Absolventinnen von Wirtschaftsstudien, die kommen nicht mit dem Wissen daraus hervor, dass es 15 verschiedene Schulen gibt, wie man die Wirtschaft verstehen, analysieren oder eben auch gestalten kann, von der ökologischen Ökonomik über die feministische Ökonomik, die marxistische Ökonomik, die Komplexitätstheorie, die wäre auch ganz hilfreich, bis hin zur klassischen und neoklassischen Wirtschaftswissenschaft. Das wäre etwas wissenschaftlicher, wenn man mit dem Wissen über diese 15 Theorieschulen aus dem Studium hervorginge. Und unterhalb der wissenschaftlichen Ebene gibt es auf der praktischen Umsetzungsebene hier auch jede Menge Alternativen. Das ist nur die Shortlist, die Longlist ist noch viel länger, aber auf eine Folie darf man ja maximal 7 Punkte bringen, darum habe ich nur die Shortlist hier aufgelistet. Und die Grundaussage ist, es gäbe viele Alternativen. Und vermutlich wäre es am sinnvollsten, wenn wir sie alle gemeinsam kombinieren und daraus das Ökosystem der Wirtschaftsordnung von morgen basteln. Gemeinwohlökonomie ist ganz am Ende, weil wir erst 10 Jahre jung sind. Vor 10 Jahren sind wir gestartet, von Österreich, Süddeutschland und Norditalien aus. Heute sind wir in 33 Staaten. In 14 Ländern haben sich nationale Fördervereine gegründet und seit dem Vorjahr gibt es auch einen internationalen Verband mit Sitz in Hamburg. Bei der Frage, warum die Akzeptanz dieser Alternative so groß ist und die Resonanz so positiv ist, erklären wir uns das selbst in der einfachen Form, dass wir nichts Neues vorschlagen. Das Gemeinwohl haben wir nicht erfunden. Das Gemeinwohl ist ein zeitloser, universeller Wert über die Kulturgrenzen. Es gibt keine Kultur, in der es den Gemeinwohl-Leitwert nicht gäbe. Und was wir vorschlagen, ist nicht neu, sondern was wir vorschlagen, ist, dass wir uns die Freiheit nehmen, dass wir es uns erlauben, diesen zeitlosen, immerwährenden Leitwert interkulturell wieder ins Zentrum des Wirtschaftens zu stellen. Und das spricht ganz viele Menschen an, das inspiriert, das öffnet viele Herzen und das lässt Menschen in allen Ländern auf diesen Vorschlag stark und positiv ansprechen. Ich kann es auch ein bisschen technischer erklären. Wir verstehen uns als ganzheitliche Alternative. Das heißt, wir sind nicht nur ein theoretisches Modell mit 20 Kernbausteinen, sondern wir sind auch eine aktive Bewegung zum Mitmachen. In Deutschland sind in diesen letzten Jahren über 90 Regionalgruppen entstanden. Die Regionalgruppe Hamm gibt es meines Wissens noch nicht, oder? Aber es gibt Münster und es gibt Dortmund und es spricht alles dafür, dass heute Abend Hamm hinzukommt. Dann gehen wir bald auf die 100 zu in Deutschland. Das wäre schon eine kleine Vision für heute. Genau, wir arbeiten zusammen mit Unternehmen, mit Kommunen, auch Landesregierungen und mit Bildungseinrichtungen. Es gibt Schulen, die bilanziert haben. Es gibt einen ersten Lehrstuhl Gemeinwohlökonomie an der Universität Valencia. Und das ist unser tägliches Brot. Wir arbeiten sozusagen mit drei ganz maßgeblichen Akteurinnen der Gegenwartsgesellschaft zusammen in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Das macht uns ganzheitlich. Und dann gäbe es, ich weiß nicht, ob wir dafür heute auch noch Zeit haben, ich habe es mal eher ein bisschen zur Seite geschoben, weil wir auch noch eine Diskussion haben. Aber ich deute es zumindest an, wir haben uns auch über die Frage, wie können wir das Beste von dem, was wir hier entwickeln, die Leckerbissen quasi, auch sicher umsetzen. Nämlich auch dann, wenn der geschätzte Bundestag nicht die Bereitschaft aufbringt, hier mitzuhelfen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen, wir beackern den Bundestag schon. Es gibt schon einen ersten Antrag im Bundestag zur Bilanzierung von Bundesunternehmen, wie der Deutschen Bahn zum Beispiel. Aber der ist noch nicht durchgegangen und das wäre sozusagen von den 1000 Facetten des Gemeinwohldiamanten wäre das die allererste Facette. Das ganze Modell, werden Sie gleich sehen, ist etwas größer. Je nachdem, wie die Zeit es erlaubt, werden wir dann auch noch diese dritte Frage, wie könnten wir dann vielleicht auf innovative Weise Entscheidungen treffen, die wir derzeit im gegenwärtigen demokratischen System noch nicht in der Lage sind zu entscheiden. Jetzt fangen wir aber zuerst einmal mit dem Modell an. Hier beginne ich auch wieder damit, dass es sich aus unserer Sicht um ein ganzheitliches Modell handelt. Also wir würden ein Lehrbuch der Wirtschaftswissenschaft nicht mit Kapitel 1 der Markt und dann das Gesetz von Angebot und Nachfrage, sondern wir würden einmal ein paar Grundsatzfragen stellen, philosophische Grundsatzfragen. Ganz bewusst, der Urvater der Wirtschaftswissenschaft, der war ja zum Glück auch Philosoph. Adam Smith war von seiner Ausbildung her kein Ökonom, der war Moralphilosoph sogar, also Ethiker auch noch. Und die politische Ökonomie, die war ein Teilgebiet der Moralphilosophie, für die er Professor war. So war die richtige Ordnung. Also die Moralphilosophen haben das große Ganze betrachtet und daraus dann ökonomische Fragestellungen abgeleitet und ganzheitlich beantwortet. So hätten wir es auch gern, dass wir die Wirtschaft nicht als isoliertes Ereignis und auch nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug betrachten, die den größeren Kontexten dient, in die sie eingeschrieben und eingebettet ist, nämlich demokratische Gesellschaften mit ihren Grundwerten innerhalb begrenzter Ökosysteme. Schon beim ersten demokratische Gesellschaften, wenn ich die Frage stelle, was ist jetzt sozusagen der Kontext und was ist das Werkzeug für diesen Kontext, erst dann kann ich sinnhaft entscheiden, ob es richtiger oder vernünftiger ist aus meiner Sicht, dass wir einen demokratiekonformen Markt erschaffen oder eine marktkonforme Demokratie. Diese Frage kann ich nur beantworten, wenn ich mir zuerst die Frage stelle, was ist eigentlich der größere, der wesentlichere, der relevantere Kontext. Und wenn wir dieses Bild, dieses ganze Bild versuchen zu erfassen, dann kommt als Antwort auf die Frage, was Ziel und Zweck des Wirtschaftens sein sollte, als Antwort das Gemeinwohl. Das macht dann am meisten Sinn. Und das ist eine andere Antwort als die, die sehr häufig heute noch in der ökonomischen Bildung gegeben wird, sowohl in Schulen als auch an Hochschulen und Universitäten. Da wird immer noch viel zu häufig gelehrt, in der Wirtschaft geht es primär als Ziel ums Geld und um die Mehrung von Kapital. Und hier würde jetzt ein bisschen Geschichte helfen, weil schon vor 2300 Jahren Aristoteles diese beiden Möglichkeiten, geht es primär ums Gemeinwohl oder geht es primär ums Geld, das sind einfach zwei unterschiedliche Vorstellungen über die Wirtschaft und welchem Ziel das Wirtschaften dienen soll. Aristoteles hat vor 2300 Jahren das definitorisch sauber unterschieden und sogar begrifflich. Also leichter hätte er es uns nicht machen können. Die erste Wirtschaftsvorstellung wurde als Eukonomia bezeichnet, das ist der namensgebende Begriff. Und hier war ganz klar, Oikos, der Haushalt, Nomos, die moralischen Regeln, also eine ethische, normative Wissenschaft. Warum? Weil es ein Ziel hatte, ein bestimmtes Ziel, nämlich das Wohl aller Haushaltsmitglieder. Hat nicht der Ludwig Erhard erfunden, sondern manches hat sich eben über die Jahrtausende bewährt, dass man es immer wieder neu erfinden kann und es hat trotzdem noch die gleiche Kraft und Wirkung. Das Wohl aller Haushaltsmitglieder, und es war eben ganz explizit nicht das Unwohl aller Haushaltsmitglieder das Ziel, sonst könnte man hier auch Naturgesetze einbauen. Aber nein, wir brauchen hier menschengemachte, demokratische, politische, normative Gesetze, weil wir ein bestimmtes Ziel, nämlich das Wohl aller Haushaltsmitglieder, erreichen wollen. Und in so einem Setting sozusagen, in so einem Verständnis der Wirtschaft, kann das Kapital und das Geld immer nur Mittel sein, hat Aristoteles betont. Nichts gegen den materiellen Reichtum, aber er darf nie das Ziel unseres Strebens, unseres Lebens sein. Immer nur das Mittel, konsequent. Und wenn sich das verkehren würde, wenn sich das pervertieren würde, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, nach seinem Verständnis, dann wäre das Chrematistike, auf Altgriechisch die Kunst des Gelderwerbens und sich Bereicherns. Und heute haben wir den Begriff Kapitalismus dafür. Verstehen wir alle, falls Sie jetzt nicht ad hoc eine Definition parat haben, was Kapitalismus für Sie bedeutet. Als Sprachwissenschaftler kann ich Ihnen eine kleine Hilfestellung anbieten. Nämlich, hüten Sie sich vor jedem Ismus, weil die in der Regel das, was vor dem Ismus steht, überhöhen. Kapitalismus heißt, dass das Kapital der höchste Wert ist. Vorsicht, differenzieren heißt nicht, dass im Kapitalismus die Menschenwürde nichts zählt oder die Menschenrechte oder der Klimaschutz. Heißt aber sehr wohl, dass sie von geringerem Wert sind als der Schutz und die Vermehrung des Kapitals. Die haben Vorrang. Und das ist sozusagen die immanente Perversität des Kapitalismus. Aber es würde schon ausreichen, dass auf den Schulen und Universitäten diese Unterscheidung gelehrt würde, damit wir dann die Freiheit haben, dem einen oder dem anderen zuzuneigen, ja, und unsere persönliche Präferenz zu geben. Aber in der ökonomischen Bildung von heute werden Ökonomie und Kapitalismus tendenziell gleichgesetzt. Also da wird also diese ganz wesentliche Unterscheidung wird verwischt. Und zwei Gegenteile werden gleichgesetzt, damit es dann eben zum Kapitalismus nur noch die Alternative Sozialismus gibt. Aber die Alternative Ökonomie, die gibt es dann nicht mehr, wenn man das husch-wusch, wie sagt man, das gleichsetzt. Ne? Und Ökonomia, das ist eigentlich eine Gemeinwohlökonomie, per Definitionem. Das ist eine wunderbare Botschaft von Aristoteles. Gemeinwohlökonomie ist eigentlich ein weißer Schimmel, eine sogenannte Tautologie oder ein Pleonasmus. Aber man muss das erst wieder mal recherchieren, archäologisch nachforschen und dann kommt man drauf, hey, das ist ja gar keine verrückte Idee, eine Gemeinwohlökonomie, sondern so war es ursprünglich gemeint. Und auch der Adam Smith war ein Gemeinwohlökonom, weil die unsichtbare Hand, ne, die man sozusagen als Legitimation für den Egoismus immer verwendet, das übrigens ist auch erst im 20. Jahrhundert passiert durch Paul Samuelson. Erst der hat die unsichtbare Hand berühmt gemacht, nicht Adam Smith. Die meisten haben es auch früh überlesen. Das war eine unglückliche, eine missglückte Metapher, eine verunfallte Metapher. Darum wurde sie auch, über 200 Jahre wurde keine Beachtung geschenkt. Erst im Mitte 20. Jahrhunderts hat der Paul Samuelson die unsichtbare Hand berühmt gemacht. Er hat sie instrumentalisiert, nämlich um den Egoismus zu legitimieren. Aber den Adam Smith als Generalanwalt für den Egoismus zu verwenden, ist der schlimmste Missbrauch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Weil der Adam Smith war, wie schon gesagt, Moralphilosoph und er hat vor dem Wohlstand der Nationen die Theorie der ethischen Gefühle geschrieben. Die Theorie der ethischen Gefühle. Der Mann, der als Urvater der Volkswirtschaftslehre gilt, hat ein Buch über Gefühle und Werte geschrieben. Und jetzt gehen Sie an die 93 von 94 Lehrstühle in Mannheim, Frankfurt, Bonn und München und fragen, welchen Anteil in Ihrem Unterricht haben Gefühle und Werte? Im besten Fall bekommen Sie die Antwort, ja, Sie können ja Philosophie studieren, wenn Sie das interessiert. Genau. Und zurück in die Gegenwart. Die Verfassungen haben sich nicht fuchsen lassen. Die Verfassungen sind anders als die Wirtschaftswissenschaft, die dann erst im 20. Jahrhundert in die Irre gegangen ist. Die Ökonomik als Wirtschaftswissenschaft, die gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Adam Smith hat noch politische Ökonomie gelehrt. Da war sozusagen Ökonomie, Politik und Ethik, das war eins. Und diese reine Ökonomik, die gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Und die Verfassungen, die haben sich da nicht vom Weg abbringen lassen. Weil bei der Wahl soll die Wirtschaft der Kapitalmehrung dienen oder soll sie dem Gemeinwohl dienen? Sehen Sie, haben die Verfassungen standgehalten, nämlich alle. Es gibt keine einzige Verfassung, in der stünde, dass das Oberziel, das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens die Mehrung von Kapital sein soll. In allen, ausnahmslos allen Verfassungen, in denen etwas über das übergeordnete Ziel des Wirtschaftens steht, steht, es soll das Gemeinwohl sein. Und wenn dann noch etwas über das Kapital steht, dann steht da auch nochmal explizit, Kapital ist Mittel, aber nicht Zweck. So viel zur Herleitung und Begründung einer Gemeinwohlökonomie. Jetzt fragen Sie sich ja, und was ist jetzt die eigentliche Aussage? Die eigentliche Aussage ist jetzt, wenn wir unseren Verfassungen zustimmen und mit den Philosophen der Geschichte darüber einstimmen, dass das Gemeinwohl das Ziel des Wirtschaftens sein soll, dann müssen wir den wirtschaftlichen Erfolg auch an der Erreichung dieses Ziels messen. Weil, widersprechen Sie mir gerne, Erfolg messen wir in allen Lebensbereichen an der Erreichung der Ziele und nicht an der Verfügbarkeit der Mittel. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Das Ziel ist das Gemeinwohl. Und wir messen Erfolg mit dem monetären Bruttoinlandsprodukt, mit dem finanziellen Gewinn und mit der finanziellen Rendite. Das ist methodisch falsch. In der Ökonomie. Im Kapitalismus nicht, weil im Kapitalismus geht es primär um Mehrung von Geld und Kapital. Aber in einer Ökonomie müsste man Erfolg korrekterweise so messen. Darauf hinzuweisen ist der bescheidene Beitrag der Gemeinwohlökonomie und natürlich nicht nur darauf hinzuweisen, sondern auch die entsprechenden neuen Erfolgsmaßinstrumente zu entwickeln und zu praktizieren. Vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Vielleicht denken Sie, okay, logisch ist es korrekt abgeleitet, aber wenn man die Menschen heute in der Gegenwartsgesellschaft fragt, die kennen Aristoteles nicht, die wissen nicht, was im Grundgesetz steht und die können mit dem Gemeinwohl wahrscheinlich gar nichts mehr anfangen. Wir sind keine dogmatische Bewegung, wir sind eine demokratische Bewegung und wir sagen, na, lasst es uns bitte abstimmen. Und wenn die Menschen tatsächlich mehrheitlich für den Kapitalismus stimmen sollten, dann können wir gerne diese Gedankenübung wieder aufgeben, nur wir müssten dann konsequenterweise unsere Verfassungen umschreiben, nämlich Bayerische Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient der Kapitalmehrung. Grundgesetz, Eigentum verpflichtet nicht, man kann es nach Belieben, darüber verfügen und man muss nicht Rücksicht auf andere nehmen. Ja. Und jetzt ist uns zum Glück die deutsche Bundesregierung zuvorgekommen. Sie hat in einer repräsentativen Umfrage gefragt, die Menschen in Deutschland, ob sie das Bruttoinlandsprodukt weiterhin als übergeordnetes Ziel der Wirtschaftspolitik beibehalten wollen oder ob sie es durch ein vielfacettiges Zielsystem, das alle Aspekte von Lebensqualität misst, abgelöst sehen wollen. 18% haben sich für die Beibehaltung des Bruttoinlandsprodukts ausgesprochen. 18%. Und 67% für die Ablöse des Bruttoinlandsprodukts und seine Ersatz durch eine Art Gemeinwohlprodukt. Gibt es schon ein Gemeinwohlprodukt? Ja, das ist die nächste gute Nachricht. Die OECD hat 2011 schon den Better Life Index, den Index für das bessere Leben, entwickelt. Könnte man seit mittlerweile 9 Jahren verwenden, ist operationalisiert. Die globalen Nachhaltigkeitsziele, SDGs, die kennen Sie sicher. Die könnte man auch an die Stelle des Bruttoinlandsprodukts setzen. Die sind halt noch nicht richtig operationalisiert. Aber Das wären schon mal 17 Ziele, besser als eines. Und uns gefällt am besten das Bruttonationalglück aus dem Bhutan. Vor allem aufgrund der Methode, weil da werden die Haushalte, die Oikoi von der Ökonomie, die werden befragt. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen wirklich? Schlafen Sie besser oder schlechter als im Vorjahr? In Deutschland, so könnten die Ökonomen, die tatsächlich ein Interesse an der ganzheitlichen Lebensqualität haben, könnten durch diese Frage, schlafen Sie besser oder schlechter als vor 10 Jahren? Menschen in Deutschland schlafen deutlich schlechter als vor 10 Jahren. Da könnten Sie stutzig werden und fragen, hey, wie ist denn das zu erklären? Wir werden immer reicher, wir werden immer besser, wir werden immer erfolgreicher, wieso schlafen wir schlechter? Da könnte man nachdenklich werden. Ja, und dann alle wesentlichen Fragen, wie ist die Qualität Ihrer Beziehungen, wie sicher fühlen Sie sich im sozialen Zusammenhalt, wie intakt ist die Natur rundherum, können Sie im Fluss baden ohne Gesundheitsrisiko, können Sie das Flusswasser trinken ohne Gesundheitsrisiko. Was genau gefragt wird, da wäre unser Vorschlag, dass das die Menschen in Hamm selbst entscheiden und in Dortmund und in Münster und in Bielefeld. Bielefeld gibt es nicht, also muss man noch woanders nachfragen. Aber in jeder Stadt sollten die freien und souveränen Bürgerinnen selbst sagen, was ist für mich das Allerwesentlichste im Leben und Zusammenleben für ein gutes Leben. Und dann kommen da viele Vorschläge, 50, 100, 150 Vorschläge. Kein Problem. Wir sieben dann die 20, die den stärksten Rückhalt haben, die sieben wir aus und die sind dann die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten oder eben die 20 Teilziele des Gemeinwohlprodukts. Und wenn das Gemeinwohlprodukt steigt, dann haben wir 100% Garantie, dass wir entweder gesünder oder glücklicher, oder zufriedener, oder solidarischer, oder nachhaltiger, oder friedlicher, oder gebildeter, oder demokratischer sind. Ich weiß nicht, ob es die 8 sein werden, vielleicht auch andere. Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben wir dann die Garantie, dass sich nur eine der jetzt beispielhaft aufgezählten Qualitäten verlässlich verbessert hat. Es ist sogar möglich, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst und sich alle Aspekte von Lebensqualität verschlechtern. Das ist möglich. Und von daher muss man sich fragen, gibt es eigentlich eine ineffizientere Form, Erfolg in der Wirtschaft zu messen, als mit dem Bruttoinlandsprodukt? Ausgerechnet diese Frage muss man denn, aber damit niemand das Gesicht verliert, im Kapitalismus ist das Bruttoinlandsprodukt die sinnvollste und effizienteste Form, Erfolg zu messen, nur halt nicht in der Ökonomie. Das ist der Unterschied. Und wenn wir das Gemeinwohlprodukt eines Tages komponiert haben, demokratisch, dann könnten wir einfach die 20 Kernfragen der Gemeinwohlbilanz und der Gemeinwohlprüfung für jede Investition daraus ableiten. Wir fragen bei jeder Investition, was trägt diese Investition zur Lebenszufriedenheit, zum sozialen Zusammenhalt, zur Verteilungsgerechtigkeit, zur Gendergleichheit und zur Demokratie und zum Klimaschutz bei? Und nur wenn hier nichts zerstört wird und kaputt gemacht wird, dann wird die heute schon übliche finanzielle Risikoprüfung gemacht. Und wenn beide Prüfungen bestanden werden, dann fließt das Geld, dann wird die Finanzierung stattgegeben und das Geld finanziert dann eine verlässlich nachhaltige, eine echte ökonomische Entwicklung. Und bei Unternehmen genau die gleiche Frage. Wir fragen sie Jahr für Jahr, was trägst du positiv oder im schlimmsten Fall sogar negativ zu diesen 20 Grundzielen einer demokratischen Gesellschaft bei. Und weil es ja das Gemeinwohlprodukt noch nicht gibt, mussten wir uns in einer ersten Runde mit den bestverfügbaren demokratischen Ergebnissen behelfen und die bestverfügbaren demokratischen Zwischenergebnisse sind die Verfassungswerte. Also die Gemeinwohlökonomie schlägt schon wieder nichts Neues vor, sondern wir haben in die demokratischen Verfassungen geblickt und haben die häufigsten Verfassungswerte herausgelöst, um sie der unternehmerischen Gemeinwohlbilanz zugrunde zu legen. Weil wenn Eigentum laut Grundgesetz verpflichtet zum Wohl der Allgemeinheit und wir die Frage stellen, ja, was ist denn das Wohl der Allgemeinheit? Und wir haben noch nicht so einen demokratischen Prozess hinter uns, ja, dann nehmen wir halt einmal vorläufig die Verfassungswerte, die schon in den Verfassungen stehen. Und prüfen dann, wie ein Unternehmen oder eine andere Organisation diese Werte gegenüber seinen Berührungsgruppen lebt. Eine 11-Jährige in Barcelona hat die bisher beste Zusammenfassung der Gemeinwohlbilanz geliefert. Sie hat gesagt, Christian, was du erzählt hast, das ist eigentlich genau die Welt, die wir Kinder von heute uns für morgen wünschen. Und ich würde da gern mitmachen und in meiner Schule ein Referat halten. Und um sicherzugehen, dass ich die richtig verstanden habe, ich habe verstanden, dass die Gemeinwohlbilanz misst, ob ein Produkt sinnvoll ist, in der Bedeutung, dass es menschliche Grundbedürfnisse befriedigt, wie die Umweltauswirkungen dieses und Klimaauswirkungen und auf die Artenvielfalt von diesem Produkt sind, wie menschenwürdig die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen und seiner Zulieferkette sind, wie demokratisch entschieden und wie gerecht verteilt wird in diesem Unternehmen. Habe ich dich da richtig verstanden? Ich habe gesagt, Victoria, das ist die beste Zusammenfassung, die jemals geliefert wird. Mit deiner Erlaubnis werde ich sie ab heute in meinen öffentlichen Vorträgen, das mache ich mittlerweile seit 7 Jahren. Und falls Sie jetzt denken, na gut, klingt schön, aber Nachhaltigkeitsberichte gibt es viele und manche eignen sich auch zum Greenwashing. Da haben wir uns methodisch viel überlegt, nämlich damit es kein Greenwashing geben kann, wollen wir eine Gleichstellung zwischen der Finanzbilanz und der Gemeinwohlbilanz. Die Finanzbilanz, da gibt es heute einen Standard, der ist gesetzlich verbindlich, im HGB in Deutschland. Die Informationen werden extern geprüft durch den Wirtschaftsprüfer und erst wenn das Testat der Wirtschaftsprüfung vorliegt, gilt die Bilanz und es kommt zu Anreizen oder Folgewirkungen, nämlich eine bestimmte Steuerhöhe oder sogar die Haftung der verantwortlichen Organe, wenn das Ergebnis entsprechend aussieht oder die Schließung des Unternehmens, wenn es sich weigern sollte, eine Finanzbilanz zu veröffentlichen. Und bei der Gemeinwohlbilanz streben wir das Gleiche an. Es soll ein vereinheitlichter Standard zum Gesetz werden, der extern geprüft werden muss. Und das Ergebnis soll dann zunächst auf allen Produkten aufscheinen. Wir stehen kurz vor Fertigstellung dieses Projekts und es wird auf den ersten Produkten diese Information aufscheinen. Dann hätten Konsumierende eine viel breitere Informationsgrundlage für ihre erst dadurch mögliche rationale Kaufentscheidung. Und ich kann sozusagen per Scan kann ich alle diese wesentlichen Schlüsselinformationen nachschauen. Damit haben wir das Informationsasymmetrieproblem, teilweise zumindest, vielleicht großteils behoben, aber das wichtigere Problem haben wir noch nicht behoben, nämlich das wichtigere Problem ist, dass die Unternehmen, die heute mehr Verantwortung übernehmen, die mehr Rücksicht nehmen, die umfassend sich ethisch verhalten und Kosten nicht externalisieren, sondern internalisieren, haben dadurch höhere Kosten und höhere Preise und einen Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, die diese Rücksicht nicht nehmen, die diese Werte nicht ernst nehmen und die Kosten externalisieren und auf andere und die Zukunft oder den Planeten abwälzen. Die haben heute einen Wettbewerbsvorteil. Und das, mit Verlaub, ist keine ethische Marktwirtschaft. Das ist weder eine soziale noch eine ökologische, das ist eine unethische Marktwirtschaft. Und wir schlagen vor, dass wir das korrigieren. Nämlich, dass wir durch die Verknüpfung des Gemeinwohlplanungsergebnisses mit Anreizen, ich zeige sie gleich, die klimafreundlichsten, nachhaltigsten, ethischsten und verantwortlichsten Produkte und Dienstleistungen preisgünstiger machen als die weniger verfassungstreuen im ethischen Sinne. Hier sind die Anreize. Die gute Nachricht, es gibt sie schon alle und es muss kein einziger neu erfunden werden. Sie müssen nur verknüpft werden, wie Synapsen, müssen wir sie nur richtig verknüpfen mit den Gemeinwohlbilanzergebnissen. Und es kann die Stadt Hamm kann damit beginnen in der öffentlichen Beschaffung. Öffentliche Beschaffung macht in Deutschland 15% der Wirtschaftsleistung, in Holland sogar 25%. Das ist ein ganz mächtiger Steuerungshebel, wenn man den konsequent verwendet, um die Verfassungswerte zu fördern. Dann kann man die Wirtschaft teilweise umsteuern mit diesem ersten Hebel. Die Wirtschaftsförderung ist sehr vielgliedrig, da kann man an vielen verschiedenen Teilhebeln steuern. Stichwort Steuern, es gibt eine erste Stadt in den USA, nämlich Portland, die besteuert Unternehmen, in denen die Ungleichheit zu groß wird, höher als der Normalsatz. Nämlich mit plus 10% Unternehmensgewinnsteuer. Und wenn die Ungleichheit exzessiv wird, das gibt es ja dann auch noch, dann zahlen sie um 25% mehr Unternehmensgewinnsteuer in Portland. Das wäre ein schönes Beispiel für angewandte Gemeinwohlökonomie. Ja, und dann natürlich bis zum Handel. Freihandel gibt es dann nur noch für den fairen Handel. Also die fairsten handeln am freisten und je unfairer, desto weniger frei. Oder sie, so wie die unfairsten, gar keinen Kredit mehr bekommen und keinen öffentlichen Auftrag mehr bekommen, erhalten die natürlich auch keinen Zugang mehr zum Weltmarkt. Wenn ich in drei Perioden hintereinander die Menschenrechte in der Zulieferkette verletze und noch immer nichts dagegen getan habe, na, im vierten Jahr ist es Schluss, dann erhalte ich keinen Zugang mehr zum Weltmarkt. Das ist überall so und nur ausgerechnet hier im Bereich der internationalen Ökonomie ist es bisher nicht so. Und wie es die Banken und Börsen der Zukunft machen, das habe ich schon erklärt. Nichts gegen die finanzielle Risikoprüfung, aber wichtiger als zu wissen, wie sich eine Investition, ein Gießen von Mitteln in die Zukunft auf die Mittel des Wirtschaftens auswirkt. Das ist keine uninteressante oder irrelevante Information. Aber viel wichtiger ist doch zu wissen, wie sich diese Investition auf die Grundwerte und auf die Ziele der demokratischen Gesellschaft auswirkt. Das ist wichtiger. Und das spielt aber heute keine Rolle. Heute wird ausschließlich die finanzielle Risikoprüfung gemacht und wenn die ergibt, dass die finanzielle Rendite sogar zweistellig ist, dann hüpfen alle Beteiligten in die Höhe und klatschen in die Hände, selbst wenn wir damit weitere Arten auslöschen und den gesellschaftlichen Zusammenhang zerreißen und die Demokratie untergraben und die Ungleichheit ins Astronomische treiben. Und das ist einfach, eigentlich kann man sagen, das ist eine unvollständige Art des Wirtschaftens. Und die Gemeinwohlökonomie schlägt eine vollständigere Art des Wirtschaftens vor. Genau, damit sind wir schon bei der Zusammenfassung. Es ist weiterhin eine Marktwirtschaft. Manche der auf der Eingangsfolie gezeigten Alternativen beschäftigen sich um andere Orte des Wirtschaftens, wie Gemeingüter oder öffentliche Güter oder Haushalte. Und wichtig ist, es gibt nicht nur Märkte. Es gibt Märkte und es gibt öffentliche Güter und es gibt Gemeingüter und es gibt Haushalte. Und alle vier zusammen sind das gesamthafte Wirtschaftsgeschehen. Das Bruttoinlandsprodukt kann nur messen, was auf den Märkten passiert. Das Gemeinwohlprodukt kann messen, was in allen vier Bereichen. Weil alle vier Bereiche können das Wohlergehen der Menschen erhöhen. Das heißt, auch hier passt die Ganzheitlichkeit zusammen. Aber die Gemeinwohlökonomie, wie wir sie jetzt im Kern kennengelernt haben, die zielt auf die Reform von Märkten ab, nämlich auf die Ausrichtung von Märkten am Gemeinwohl. Das ist unser Reformbeitrag, neben dem, den es neben anderen Reformbeiträgen auch braucht. Und das ist die zusammenfassende Grafik. Heute sind Märkte gesteuert durch Gewinnstreben und Gegeneinander. Und wir schlagen vor, dass wir sie umsteuern, nämlich auf Gemeinwohlstreben und Miteinander. Und sind weiterhin Märkte, aber Erfolg wird man dann eher haben, wenn man sich solidarisch, kooperativ, nachhaltig und respektvoll verhält als Unternehmen auf Märkten, während wir gegen diese Spielregeln es bewirken, dass es sich nicht spießt und nicht ausschließt, wenn ich mich rücksichtslos und gierig und maßlos und verantwortungslos verhalte, dass ich dann sogar umso erfolgreicher sein kann. Also da muss man die Anreizwirkung der Spielregeln hinterfragen und wir würden eben die gegenwärtige Wirtschaftsordnung von einer tendenziell immer kapitalistischeren Marktwirtschaft in Richtung einer echten Ökonomie, einer gemeinwohlorientierten Marktwirtschaft umsteuern. Und wie Sie sehen, gibt es eben nicht nur diese beiden Alternativen. Wer den Kapitalismus kritisiert, ist automatisch Sozialist. Obwohl, das ist jetzt ganz wichtig für das Verstehen des öffentlichen Diskurses. Wenn jemand den Kapitalismus kritisiert, landet sie oder er heute so schnell, wie man gar nicht schauen kann, durch einen Reflex in der sozialistischen Staubkiste. Ja? Und warum? Weil Ökonomen von Weltrang dieses Schwarz-Weiß-Denken eingeübt, eingetrichtert haben. Ludwig von Mises war der Doktorvater von Friedrich August von Hayek. Friedrich August von Hayek war der wichtigste Mentor von Milton Friedman. Und die haben genau immer wieder diese Dichotomie, diese Schwarz-Weiß. Wenn du den Kapitalismus kritisierst, dann bist du ja automatisch Sozialist. Und sonst gibt es nichts. Hier steht es schwarz auf weiß. Doch es gibt etwas Drittes, und das ist eben eine echte Ökonomie, eine Gemeinökonomie, die dem Kapitalismus gleich fern ist wie dem Sozialismus. Aber sie sagt eben nicht, Märkte sind ganz schlecht und Privateigentum. Nein, Märkte und Privateigentum sind gut, aber wir müssen ihnen Grenzen und Bedingungen setzen. Und kollektiv ist auch nicht schlecht, aber es darf auch bitte nicht alles in der Welt kollektiv sein, sondern wir brauchen auch die individuelle Initiative. Geht schon die Diskussion los? Nein? Braucht es eine Verständnisfrage oder? Ja, in den USA hat das New Deal geheißen. Und so als sie erfunden wurde, da war dieser Zeiger vielleicht sogar leicht über 45 Grad. Es gab sogar das planwirtschaftliche Element des Eckzinssatzes. Die Sparzinsen waren gesetzlich festgelegt in Deutschland. Können Sie sich da noch erinnern? Das war Planwirtschaft in Deutschland. Und heute aber sozusagen sinkt dieser Zeiger tendenziell nach unten und wir nennen es auch nicht mehr immer, manche nennen es noch immer soziale Marktwirtschaft, weil sie gar noch immer hätten, aber andere nennen sie mittlerweile, das ist mehr Neoliberalismus und Neoliberalismus ist jetzt auch noch kein reiner Kapitalismus, aber es ist eine Marktwirtschaft, die sich immer mehr dem reinen Kapitalismus annähert. Und wir wollen diesen Zeiger einfach wieder aufrichten, bis er im Zenit steht. So könnte man auch sagen, wir wollen die soziale Marktwirtschaft nicht einfach restaurieren, aber wir wollen an sie anknüpfen und sie weiterentwickeln, in die Zukunft entwickeln, in Richtung einer Gemeinwohlökonomie. Gut, wenn Sie Interesse gefunden haben, da gibt es noch viel mehr, aber nicht jetzt, weil ich muss jetzt zum Ende kommen. Zum Beispiel ethischer Welthandel wurde schon gesagt, ökologische Menschenrechte wurde auch schon gesagt, aber ich muss zum Schluss kommen. Es hätte in Hamm beginnen können. Es hat unspektakulär, unprätentiös in Wien und Niederösterreich zufällig begonnen. Aus 12 wurden 3000, die unterstützen die Bewegung heute und 700 davon haben tatsächlich schon eine Gemeinwohlbilanz freiwillig erstellt. Vom Biobauern über den Biobäcker, vielleicht hier eine kleine Anekdote. Dieser Biobäcker in Berlin versammelt einmal pro Jahr die Wertschöpfungskette in Gestalt einer Wertschätzungskette um einen runden Tisch. Und dann wird als Gretchenfrage, werden dann die Getreidebauern gefragt, in die Augen blickend, welchen Preis benötigst du dieses Jahr, damit du gut leben kannst? Und dann schauen sich alle in die Augen, auch die Konsumentinnen, die diesen Preis bezahlen müssen und die Banken, die das Ganze finanzieren müssen. Und dann wird ein Preis genannt und dieser Preis wird seit 20 Jahren bezahlt, ohne Verhandlung. Und es funktioniert. Und es ist ein wunderschönes Beispiel, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage, das in der ökonomischen Bildung als eines der heiligen Gesetze der Wirtschaftswissenschaft gilt, nicht existiert. Es ist vielleicht ein Muster. Es ist vielleicht eine Tradition, aber es ist kein Gesetz. Wir sind so unterschiedlich, dass man unterschiedlicher kaum sein kann. Das ist ein Autozulieferbetrieb, das ist ein öffentlicher Betrieb der Stadt Stuttgart, das ist ein gemeinnütziger Betrieb, das ist ein Steuerberater. Manche Unternehmerinnen, wie hier von VD, Antje von Dewitz, war mit mir bei der UNO in der Schweiz, um die Gemeinwohlbilanz als ein Instrument vorzustellen, wie man die globalen Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen umsetzen kann. Drei Banken sind an Bord. Aktuell sind wir mit der vierten. Die vierte Bank hat schon beschlossen und die fünfte Bank hat, glaube ich, heute Ja gesagt. Die Sparda Bank München war die erste und ich glaube, das Zitat muss ich nicht erläutern. Das ist vielleicht noch ein interessantes Unternehmen, das ist eine öffentliche Krankenkasse, die bei der Weltklimaschutzkonferenz in Katowice in Polen den Climate Action Plan erhalten hat, den Climate Action Award, also den Preis erhalten hat, dafür, dass sie die Versicherten schonend und empathisch dazu bringt, weniger Fleisch zu konsumieren. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit der Versicherten und damit für die Kostenstruktur der Krankenkasse, sondern es ist vor allem gut für das Weltklima. Und dafür haben sie einen sehr, sehr schönen Preis erhalten. Wir sind, wie gesagt, auch im Wissenschaftsbereich unterwegs. Mittlerweile gibt es mehrere Universitäten und Hochschulen, die in ihren praktischen Lehrveranstaltungen den regionalen Betrieben anbieten, die Gemeinwohlbilanz zu erstellen, durch die Studierenden. Ja, das ist eine wunderschöne Kooperation mit der Wissenschaft. Das war unser erster Kongress, 3 Tage auf Englisch mit 150 Teilnehmenden. Ja, und jetzt kommen immer mehr Gemeinden und auch Städte zu uns. 3 Gemeinden in Schleswig-Holstein haben den Nachhaltigkeitspreis dafür bekommen, dass sie die Gemeinwohlbilanz gemacht haben. Wir haben aus dieser Erfahrung heraus den Abgleich der globalen Nachhaltigkeitsziele mit der Gemeinwohlbilanz gemacht. Das ist eine eigene Website mittlerweile. Und das wollte ich als letztes Beispiel bringen, weil vor Anfang September durfte ich die erste Stadt der Welt, Steinheim in Westfalen, auszeichnen zur ersten Gemeinwohlstadt. Es hat die ganze Stadt die Gemeinwohlbilanzierung durchlaufen. Und wenn Sie das Epizentrum der Gemeinwohlökonomie mitverfolgen wollen, dann brauchen Sie nur nach Höxter blicken. In Höxter machen sich 9 der 10 Kreisstädte gerade auf zur Gemeinwohlstadt. Es haben sich 3 Hochschulen im Landkreis zusammengeschlossen, um ein Institut für Gemeinwohlökonomik zu gründen. Und es machen immer mehr Unternehmen in Kooperation mit der ersten Gemeinwohlökonomie-Stiftung der Welt, auch im Landkreis Höxter, machen gerade ihre Gemeinwohlbilanz. Und hier werden viele, viele Synergieeffekte greifen. Die Bank wird, die Unternehmen, die Gemeinden und Städte werden und so weiter und so fort. Also jetzt haben wir die ersten 10 Jahre hinter uns, man kann sagen Aufbauarbeit. Und die nächsten 10 Jahre, auf die bin ich sehr, sehr gespannt, weil diese Wechselwirkungen und Synergieeffekte jetzt zu greifen beginnen werden. Natürlich braucht es auch die Spielregeländerungen. Und da sieht es gut aus. Also es braucht einen langen Vorlauf, bis eine Kommune einmal einen Beschluss fasst und auch wirklich die öffentliche Beschaffung auf die Gemeinwohlbilanz ausrichtet. Das dauert viele Jahre, aber wir gehen in diese Richtung und es wird werden. Und wenn Sie da kräftig mithelfen, dann schaffen wir es gemeinsam. Genau, und das, den höchsten politischen Erfolg haben wir schon in der EU erreicht, nämlich der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat in einer selbstinitiierten Stellungnahme auf 10 Seiten die Gemeinwohlökonomie behandelt und dann wurde im Plenum abgestimmt. Das Plenum setzt sich aus Arbeitgebervertretern, aus Gewerkschaften, LandwirtInnen, Konsumentenvertretern und Sozialverbänden, also die gesamte Bandbreite der Gesellschaft. Und bei der Abstimmung haben 86% der Mitglieder für den Einbau der Gemeinwohlökonomie in das Recht der EU und ihrer Mitgliedstaaten gestimmt. Das ist ein sehr schöner Rückenwind, den wir da erfahren haben. Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, da auch ein bisschen mitzuhelfen, dann können Sie sich als Privatperson, als Unternehmen, als Stadt Hamm oder jede umliegende Gemeinde oder als Bildungseinrichtung von der Grundschule bis zur Hochschule in vielen verschiedenen Formen einbringen. Mit dieser Einladung bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Christian Felber. Ich glaube, wir müssen ein bisschen umbauen, denn da müssen wir jetzt drüber reden, über das, was du erzählt hast. Wir haben jetzt sehr viel gehört über die Theorie der Wirtschaftswissenschaften, der Gemeinwohlökonomie. auch die Verbindung in die Politik hinein und das gezeigt. Das machen auch welche. Du hast so ein bisschen erzählt über dieses Instrumentarium. Und mein Ökologieprofessor hat in den 80er Jahren immer schon gesagt, und was heißt das jetzt? Was lehrt mich das? Das war immer sein Spruch. Deshalb müssen wir jetzt wissen, was heißt das, wenn also diese Theorie auf die betriebliche Praxis trifft. Und wir haben zum Glück heute Menschen hier, die es mal in ihrem Betrieb ausprobiert haben, den Gedanken der Gemeinwohlökonomie in einer Gemeinwohlbilanz im Betrieb zu diskutieren. Und die haben dabei Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mal auch aus diesen Erfahrungen zu lernen und zu hören, was ist da passiert, was hat genützt, wo gab es Irritationen. Und wir haben jetzt verschiedene Gesprächsgäste, die ich der Reihe nach gleich nach vorne hole. Vielleicht können wir hier die Tische einmal, Markus, so in die Mitte hier setzen, dann haben wir auch genügend Abstand.